Hallo, hallo, hallo. We are back recording. Wir nehmen wieder auf. That young guy has worked hard. Dieser junge Mann hat hart gearbeitet. Because he had to do his own teaching and translate mine. Er musste seine eigenen Lehren machen und meine übersetzen. This time I have the easy job. Dieses Mal habe ich den einfachen Job. Now, I've prepared this part and I've given it this title. Ich habe diese Einheit vorbereitet und ihr folgenden Titel gegeben. Connecting with Jesus through the Bible. Mit Jesus durch die Bibel in Verbindung treten. I really like the part that Matthäus taught about Cornelius, you know, and the Bible and stuff. I really like that. Ich mochte den Teil, wo Matthäus über Cornelius, die Bibel und so weiter spricht. Ich mochte das wirklich. You know, Acts 10 has always shocked me. Apostelgeschichte 10 hat mich schon immer geschockt. I mean, the guy has 3 clear prophetic encounters with God and argues with God. Der Mann Petrus hatte 3 ganz klare, eindeutige prophetische Begegnungen mit Gott und trotzdem argumentierte und diskutierte er mit Gott. I mean, no God. Ich meine, er sagte, nein Gott. Whatever. Aber egal. But look, how can we connect with Jesus through the Bible? Also, wie können wir mit Jesus durch die Bibel in Verbindung treten? I've been really thinking, shall I record this or not? Ich habe mich wirklich gefragt, ob ich das hier aufnehmen soll oder nicht. I think it's really important to tell you why. Ich denke, es ist wirklich wichtig und ich sage dir warum. Because over the last few years, denn über die letzten paar Jahre I've met a lot of Christians. Habe ich viele Christen getroffen, they don't even want to read the Bible anymore. Die Bibel überhaupt nicht mehr lesen wollen. And I'm talking about people who've been Christians for 20, 30 years. Und ich rede von Leuten, die seit 20, 30 Jahren Christen sind. You know, and they've told me this. Sie selbst haben mir gesagt. I don't read the Bible anymore. Ich lese die Bibel nicht mehr. And I tried to find a way to help them. Und ich versuchte einen Weg zu finden, um ihnen zu helfen. But you know, I've learned one thing. Doch ich habe eine Sache gelernt. You don't help people if you only deal with the symptom. You have to go to the root. Man hilft Menschen nicht, wenn man nur die Symptome angeht. Man muss zur Wurzel gehen. So I've been praying. Why don't they want to read the Bible? Because that's the really issue. Also betete ich, warum sie denn die Bibel nicht mehr lesen wollen, denn das ist das eigentliche Problem. What's behind that? Was steht dahinter? And I believe I found the reason. Und ich glaube, den Grund gefunden zu haben. Of course it's religion. Natürlich ist es Religion. How did that religion express itself? Aber wie drückt sich Religiosität aus? In 2 ways. Auf 2 Arten. Number 1, they were told that every day they have to read the Bible. Erstens, ihnen wurde gesagt, dass sie jeden Tag Bibel lesen müssen. So they read the Bible out of religious duty, never out of intimacy with Jesus. Sie haben also die Bibel aus religiösem Pflichtgefühl gelesen und nicht aus einer Intimität mit Jesus heraus. So their heart's closed. Somit hat sich ihr Herz verschlossen. And then another thing. Das andere ist, the Bible has been used to destroy their lives. Die Bibel wurde benutzt, um ihr Leben zu zerstören. The guy who told them, unless you give 10%, you're going to be cursed, used the Bible. Der ihnen sagte, wenn du keine 10% gibst, bist du verflucht, zitierte ja die Bibel. The guy who manipulated and controlled them, telling them you have to obey your leader, used the Bible. Derjenige, der sie manipuliert und kontrollierte, indem er ihnen sagte, du musst deinem Leiter gehorchen, nutzte die Bibel dafür. The guy who told them you can't make this decision because I'm telling you so I'm your pastor, used the Bible. Der ihnen sagte, du darfst diese Entscheidung nicht treffen, denn ich als dein Pastor sage dir das so. Untermauerte das mit der Bibel. The guy who said, you are sick because God is punishing you, used the Bible. Der ihnen sagte, du bist krank, weil Gott dich straft, gebrauchte dazu Bibelverse. So what happened? Was passierte also? They closed their heart. Sie verschlossen ihr Herz. And you know, I have become very, very compassionate for these people. Ich wurde sehr mitfühlend mit diesen Menschen. In the beginning I thought, that's sad that Christians don't want to read the Bible, but I've become really compassionate. Am Anfang dachte ich, es ist traurig, dass Christen die Bibel nicht lesen wollen, aber ich wurde sehr mitfühlend. If you are one of these people, wenn du eine dieser Personen bist, I would like to really beg you, möchte ich dich wirklich bitten. Please, on behalf of Jesus, will you forgive these people who have hurt you so much using their Bible? Bitte, um Jesu willen, bitte, vergib doch diesen Menschen, die dich so sehr verletzt haben und dazu die Bibel verwendeten. Please, I ask you, please. Ich bitte dich wirklich, ihnen zu vergeben. Você pode nos perdoar? Release them and let them go. Lass sie los, lass sie frei. Set your heart free. Befreie dein Herz. Say, Jesus, I forgive from all of my heart. Sage, Jesus, ich vergebe von ganzem Herzen. And then say, Jesus, give me a new hunger for your word. Und dann sage, Jesus, gib mir einen neuen Hunger für dein Wort. Say, please, I want to see you and have intimacy with you through your word. Sage, bitte, ich möchte dich sehen und Intimität mit dir haben durch dein Wort. So you have to let these offenses go, otherwise you're never going to love the Bible again. Du musst also dieses Vergehen loslassen, ansonsten wirst du die Bibel nie wieder lieben. But I understand your frustration and pain, I really do. Aber ich verstehe deinen Frust und deinen Schmerz. So how can we connect through Jesus with the Bible? With Jesus through the Bible. Wie können wir uns also mit Jesus durch die Bibel verbinden? Now, number one, remember that the letter kills, but the Spirit brings life. Erstens, denk daran, der Buchstabe tötet, aber der Geist bringt Leben. Matthäus. So if you have approached or will approach in the future the Bible as a simple book to read, you are going to be very hurt. Wenn du die Bibel einfach als Buch zum Lesen verwendet hast oder verwenden wirst, dann wirst du sehr verletzt werden. You need the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen Geist. You know, since a teenager, I don't remember ever opening the Bible to read it. I don't think I did that one time. Maybe I did, but I don't remember. Ich erinnere mich nicht daran, seit ich Teenager war, die Bibel je geöffnet und nur gelesen zu haben. Vielleicht tat ich es. I opened it and I said, Holy Spirit, unless you help me, this book is not going to make much sense to me. Ich öffnete sie und sagte, Heiliger Geist, wenn du mir nicht hilfst, werde ich dieses Buch nicht verstehen. So I always say, Holy Spirit, I really, really need you. Also sagte ich immer, Heiliger Geist, ich brauche dich wirklich dringend. You know, honestly, I think, it's hard to really think, but I think maybe 90% of everything I've taught and preached in my life, I got through the Holy Spirit in the Bible. Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, 90% von allem, was ich hier gelehrt und gepredigt habe, erhielt ich durch den Heiligen Geist und die Bibel. You know, I basically don't read books and don't listen to any sermons on the internet. Grundsätzlich lese ich keine Bücher oder höre Predigten im Internet. I love the Bible together with the Holy Spirit. Ich liebe die Bibel zusammen mit dem Heiligen Geist. So always remember that you need the Holy Spirit. Denk also immer daran, du brauchst den Heiligen Geist. Secondly, we approach the Bible in several different ways. Zweitens, wir haben verschiedene Herangehensweisen an die Bibel. And I've already mentioned this a little bit on the flipchart. Das erwähnte ich bereits ein wenig auf dem Flipchart. You read it to get to know Jesus, and through Jesus you get to know God. Du musst Jesus wirklich kennenlernen, und durch Jesus musst du Gott kennenlernen. You know, this has helped me so much. Das hat mir so sehr geholfen. So I look at Jesus and then I see how wonderful God is, and that's how I get intimate with Jesus. Ich schaue Jesus an und sehe dann, wie wunderbar Gott ist, und so habe ich Intimität mit Jesus. Secondly. Zweitens, I get intimate with Jesus through the Bible by learning through the Bible what pleases God. Ich werde mit Jesus durch die Bibel vertraut, indem ich durch die Bibel lerne, was Gott gefällt. You know, it's very important because how can you live intimacy without pleasing God? You can't. Das ist sehr wichtig, denn wie kannst du in Vertrautheit mit Jesus leben, ohne Gott zu gefallen? Das geht nicht. You know, I did a whole seminar once, actually. In his city, in his church, about pleasing God. Ich habe einmal ein ganzes Seminar in der Gemeinde von Matthäus in Brasilien darüber gehalten, wie man Gott gefällt. Is God going to love me unconditionally, no matter what I do? Liebt Gott mich bedingungslos, egal was ich tue? Yes, and a million times yes. Ja, und eine Million Mal ja. Can I have real intimacy if I don't care about pleasing Him? No, and a million times. No. Kann ich echte Intimität mit ihm haben, ohne mich darum zu scheren, ihm zu gefallen? Nein. Und eine Million Mal nein. Matthäus is married and his wife is somewhere downstairs. Matthäus ist verheiratet und seine Frau ist unten im Haus. So Matthäus, let me ask you something. Matthäus, lass mich dich etwas fragen. If you keep doing something all day long that displeases Bella, you're gonna have a very nice intimate life with her? Wenn du den ganzen Tag Sachen machen würdest, die Bella missfallen, hättest du dann ein schönes, vertrautes, inniges Leben mit ihr? No, of course not. Natürlich nicht. It's the same with God. Mit Gott ist es genauso. So I intimately connect with Jesus through the Bible, trying to find out what pleases him. Ich trete also mit Jesus durch die Bibel in eine innige Beziehung, indem ich herausfinde, was ihm gefällt. Just think, intimacy without pleasing one another doesn't even make sense. Intimität ohne einander zu gefallen und zu erfreuen macht keinen Sinn. So what has happened? Religion has twisted that. Was ist passiert? Religion hat das verdreht. I have to do this or that or else God won't love me. Ich muss dies, das oder jenes tun. Ansonsten wird Gott mich nicht lieben. How sad. Wie traurig. How intimacy works. So funktioniert Intimität. My intimacy with my Jesus is so precious. I really want to figure out what doesn't please him, so I don't have to do it. Meine Intimität mit meinem Jesus ist so kostbar, dass ich wirklich herausfinden will, was ihm nicht gefällt und ihn nicht erfreut, damit ich es nicht mache. You see the different approach? Siehst du den Unterschied? So as I read the Bible and as I figure out things that displease him, I say, Lord, please today give me the grace that I don't do this. Wenn ich also die Bibel lese und Sachen sehe, die ihm missfallen, dann sage ich, Herr, bitte gib mir heute die Gnade, dass ich das nicht tue. Paul makes a statement that's very mysterious to me. Paulus macht eine Aussage, die sehr geheimnisvoll für mich ist. He says, whether absent or present in the body, we live to please him. Ob außerhalb des Körpers oder im Körper, wir leben, um ihm zu gefallen. See, absent means when you are gone to be with Jesus and left this earth. But he also says, even present here, we live to please him. Außerhalb heißt, dass du dein Leben auf Erden beendet hast und bei Jesus bist. Aber er sagt auch, dass du selbst hier auf der Erde in diesem Körper lebst, um ihm zu gefallen. So, I want intimacy with Jesus and the Bible will help me to live it by learning what pleases him. Ich möchte Intimität mit Jesus und die Bibel wird mir helfen, darin zu leben, indem ich lerne, was ihm gefällt. Also, I approach the Bible to learn how to live right, which I already said, that's what we read the letters for. Ich nutze die Bibel auch, um zu lernen, richtig zu leben. Wie ich bereits sagte, lesen wir dazu die Briefe. What does that have to do with intimacy with Jesus? Was hat das mit Intimität mit Jesus zu tun? It has to do with our hearts. Es hat mit unserem Herzen zu tun. Because if my heart is not connected rightly to Jesus, denn wenn mein Herz nicht richtig mit Jesus verbunden ist, this will trouble and disturb my intimacy. Wird es meine Intimität belasten und stören. You know, I give you a very simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. I read in the Bible that whatever you do it for the Lord. Ich las in der Bibel, alles was ihr tut, das tut für den Herrn. So yesterday, gestern, I was just walking and somebody there was a paper thrown on the floor. Bin ich einfach wo lang gegangen und ein Stück Papier lag auf dem Boden. And I was in the middle of the day. Es war mitten am Tag. So I picked up the paper and I took it to the trash. Ich hob also das Papier auf und warf es in den Müll. And you know, and Jesus said to me, "Thank you." Und Jesus sagte zu mir, "Danke." So where did I learn that from? Wo habe ich das gelernt? I learned it from the Bible. Whatever you do it for Jesus. Ich lernte es von der Bibel. Was immer ihr tut, tut es für Jesus. You know, so I learned in the Bible not only what pleases him, but how to do my life correctly. Ich lerne durch die Bibel nicht nur, was ihm gefällt, sondern auch, wie ich mein Leben richtig lebe. I learn how to treat one another right, how to handle my money right. Ich lerne, wie man einander richtig behandelt und wie ich richtig mit meinem Geld umgehe. And all of these things will help me to live my life in a much more peaceful and relaxed relationship with Jesus. Und all diese Dinge helfen mir, mein Leben in einer viel entspannteren und friedvolleren Beziehung mit Jesus zu leben. Then of course I also read the Bible to find out what I actually have in Christ. Dann lese ich die Bibel natürlich auch, um herauszufinden, was mir bereits in Christus gehört. Because you know, this is more to do with intimacy with Jesus than you realize. Das hat mehr mit Intimität mit Jesus zu tun, als dir bewusst ist. Because if you have the attitude you haven't received hardly anything and now you've got to constantly beg. Denn wenn du die Einstellung hast, dass du kaum etwas empfangen hast und jetzt ständig bitten musst. What kind of an intimacy is that? Was für eine Intimität ist das denn? You know, I think about my teenage son. Ich denke an meinen Teenager-Sohn. You know, Clayton. Clayton. Don't always think about intimacy with sex. Denk bei Intimität nicht immer an Sex. Sex is an expression of intimacy, but intimacy is much more. Sex ist ein Ausdruck von Intimität, aber Intimität, also Vertrautheit, Innigkeit, ist viel mehr. You know, I have a very intimate relationship with Matthäus. Ich habe eine sehr innige Beziehung mit Matthäus. And with Clayton. Und mit Clayton. So what happens? Was passiert also? If Clayton always begs me to give him and buy him and give him and buy him and do. Wenn Clayton mich immer wieder anbettelt und bittet, ihm etwas zu geben, zu kaufen, etwas zu geben und zu kaufen, etwas zu geben und etwas zu tun. It's a very stressful relationship. Dann ist das eine sehr anstrengende Beziehung. But if Clayton understands that he is the heir of the father. Aber wenn Clayton versteht, dass der Erbe des Vaters ist, we can live together in peace and intimacy very easily because whatever he needs is his. Können wir ganz leicht in Frieden und in Intimität zusammenleben, denn was immer er braucht, gehört ihm. I've come to a understanding in my own heart. Ich bin in meinem Herzen zu einem Verständnis gekommen. If we don't experience whatever Jesus has already provided for us, it's actually grievous to him. Wenn wir nicht das erleben, was Jesus bereits für uns zur Verfügung gestellt hat, ist das wirklich schmerzhaft für ihn. Think. Denk mal. If you live like a beggar when he made you a king, how is that going to help an intimate relationship? Wenn du wie ein Bettler lebst, obwohl er dir die Königswürde verliehen hat, wie soll dieses Verhalten dazu führen, dass du eine innige Beziehung mit ihm hast, dass ihr eine innige Beziehung miteinander habt? It doesn't. Das wird es nicht. So, through the Bible, I can learn who I am and what I've been given in Christ, and that will help my intimate relationship. Durch die Bibel kann ich also lernen, wer ich bin und was mir in Christus gegeben wurde, und das wird eine innige Beziehung fördern. So, some practical things. Ein paar praktische Sachen. When you read the Bible. Wenn du die Bibel liest. You know, the Holy Spirit is the only one who is allowed to take things out of context. Der Heilige Geist. There you go. Der Heilige Geist ist der Einzige, dem es zusteht, Dinge aus dem Kontext zu nehmen. Der Heilige Geist darf das. But the Holy Spirit is allowed to do that. Der Heilige Geist darf das. For instance. Zum Beispiel. There is a clear context for Philippians chapter 4, verse 13. Der Kontext von Philipper 4, Vers 13 ist ganz klar. Para o versículo de Filipenses 4:13. I can do everything through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. So what's the context? Was ist der Kontext? I can live with financial lack or I can live in very big prosperity. I can do anything. Ich kann mit finanzieller Knappheit leben oder in Überfluss. Ich vermag alles. Nothing makes a difference. I'm content. Kein Unterschied. Ich bin zufrieden. That's the context. Das ist der Kontext. But the Holy Spirit is allowed to take this verse. Aber der Heilige Geist ist es erlaubt, diesen Vers zu nehmen. When I have to go to the university. Wenn ich zum Beispiel an der Universität bin. And pass a very difficult test. Und eine sehr schwere Prüfung schreiben muss. He can take it out and he can give it to me and I can pass the test. Kann der Heilige Geist ihn herausnehmen und mir geben und ich kann die Prüfung bestehen. I can't take that out because that's not the context of the actual. Ich darf ihn nicht herausnehmen, denn das ist nicht der eigentliche Kontext der Schriftstelle. But he can. Aber er darf es. So what am I telling you? Was will ich dir sagen? When you read the Bible, give the Holy Spirit freedom to take anything he wants to and do anything he wants to with it. Wenn du die Bibel liest, dann gib dem Heiligen Geist die Freiheit, alles was er will zu nehmen und damit alles zu machen, was er möchte. Do you know what happened many times? Weißt du, was oft passierte? The Holy Spirit did that with one person and then that person built a whole teaching and doctrine about it. Der Heilige Geist tat das bei einer Person und diese Person hat aus dieser Erfahrung dann eine ganze Lehre, eine Doktrin gemacht. So their experience was correct. Deren Erfahrung war richtig. They could even told the experience to inspire and encourage other people. Sie hätten sogar Zeugnis darüber geben können, um zu ermutigen und inspirieren. But you can't build a doctrine on that. Aber man darf darauf keine Doktrin aufbauen. So when you spend time in reading the Bible, let the Holy Spirit have full freedom. Wenn du dir also Zeit zum Bibellesen nimmst, dann gib dem Heiligen Geist völlige Freiheit. But don't you take that freedom, it's not yours. Aber nimm dir selbst diese Freiheit nicht. Es ist nicht deine. Then, secondly, you know, ask these questions when you read the Bible. Zweitens, stell dir folgende Fragen, wenn du die Bibel liest. No, these questions. Es sind ein paar Fragen. It's really helped me. Es hat mir wirklich geholfen. Who is speaking? Wer spricht? Is it a donkey of a stupid prophet? Ist es der Esel eines dummen Propheten? You know, like the donkey of Balaam. Yeah. Wie der Esel von Bileam? Or is it the devil? Oder ist es der Teufel? Or is it a Job that's very confused? Oder ist es ein Hiob, der durcheinander ist? Or is it Peter who actually was used by the devil to stop Jesus from going to the cross? Oder ist es Petrus, der gerade vom Teufel genutzt wird, um Jesus vom Kreuz abzuhalten? Jesus, the devil, go behind me. Und Jesus sagt, Satan, geh hinter mich. So who is speaking? Also, wer spricht gerade? That's a very important thing when we read the Bible. Das ist sehr wichtig beim Bibellesen. You know, when I see Job saying all sorts of silly stuff, oh, the Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Job said that. Wenn ich lese, wie Hiob töricht redete, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sagte Hiob. So I read the Bible and I said, Job, that wasn't a smart thing to say. Ich lese das also und denke, Hiob, das war nicht so klug. And then later I see God rebuking Job. I said, ah, see, I would have rebuked him too. Später lese ich dann, dass Gott Hiob tadelt und ich denke, ah, das hätte ich auch gemacht. Then ask this question, to whom are they speaking? Zweitens, frage, zu wem spricht die Person? You know, the Bible even makes a clear difference. Sogar die Bibel macht einen klaren Unterschied. Sometimes Jesus spoke to the multitude, sometimes he spoke to the disciples, sometimes he spoke to the three. Manchmal sprach Jesus zur Menge, manchmal zu den Jüngern oder manchmal zu den Dreien. Sometimes he spoke to the Pharisees. Manchmal sprach er zu den Pharisäern. Sure. Malachi spoke to the nation of Israel. Oder der Prophet Malachi. Er sprach zu der Nation Israel. In Malachi Kapitel 1 steht am Anfang ganz klar das Wort des Herrn an Israel. Listen to me. Hör mir zu. There's one time that Jesus talked about tithing. Ein einziges Mal sprach Jesus darüber, den Zehnten zu geben. Do you know who he was talking to? Weißt du, zu wem er sprach? The Pharisees. Den Pharisäern. So why don't we stand in the church and say, hey, you Pharisees and hypocrites, bring your tithe? Warum sagen wir in den Gemeinden also nicht, hey, ihr Pharisäer und Heuchler, gebt euren Zehnten? He never said that to his disciples. Jesus sagte das nie zu seinen Jüngern. So who is this person or who is this talking about to? Also, wer spricht und zu wem wird gesprochen? And thirdly, what are they speaking about? Drittens, worüber wird gesprochen? You know, Jesus addressed many subjects. That Paul addressed many subjects, Peter. So what are they actually talking about? Jesus hat viele Themen angesprochen. Auch Paulus und Petrus taten das. Worüber reden sie eigentlich? We take some things out of some context and make it doctrine. If you would only ask a question, what are they talking about, it would already help us. Wir nehmen ein paar Sachen aus dem Zusammenhang und machen eine Lehre daraus. Würden wir uns einfach mal fragen, worüber sie eigentlich sprechen, würde uns das sehr helfen. And then the last thing that's very important. Das Letzte, was sehr wichtig ist, it's in what time period were they speaking about? Viertens, in welcher Zeitspanne haben sie darüber gesprochen? There was a time period that was before Jesus came. Es gab eine Zeitspanne, bevor Jesus auf die Erde kam. That was a different time period. Und das war eine andere Zeit. Then there was a time period when Jesus walked the earth. That was a time period of intermittent, in between. Dann gab es die Zeit, als Jesus auf der Erde lebte. Das war eine Zwischenzeit, eine Übergangszeit. But there's a third time period. Aber es gibt eine dritte Zeitspanne. After the cross. Die Zeit nach dem Kreuz. I cannot take pre-cross statements and doctrines and apply them for post-cross. Ich kann nicht einfach Aussagen und Lehren aus der Zeit vor dem Kreuz nehmen und sie auf die Zeit nach dem Kreuz anwenden. Think. Denk mal. You know, everything changed with the cross. Alles änderte sich mit dem Kreuz. So, you have to ask this question, when was this even said? Du musst also die Frage stellen, wann etwas gesagt wurde. Because after the cross, everything was different. Denn nach dem Kreuz war alles anders. And this will help you to connect with Jesus intimately through the Bible and love the Bible again. Das wird dir helfen, mit Jesus durch die Bibel in eine innige Beziehung zu treten und die Bibel wieder zu lieben. Thank you. Danke. I enjoy teaching you. Mir hat es Spaß gemacht, dich zu lehren. And he's doing extraordinary. Und er hat super übersetzt.